Abschnitt 138 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kneust und sinne drei Söhne. Zwisken Werl und Seust, da wohnte ein Mann und der hätte Kneust, der hatte drei Söhne. Der eine war blind, der andere war lahm und der dritte war blender nacket. Da gingen sie mal über Feld, da sehen sie einen Hasen. Der Blinde, der Schötten, der Lahme, der Finken, der Nackete, der Stagen in der Tasken. Da kämen sie für ein Krot allmächtig weiter, da wurden drei Schippe uppe. Dat eine, dat ran, dat andere, dat sank, dat dritte, do was kein Boden inne. Wo kein Boden inne was, do gingen sie alle drei inne. Da kämen sie an einen allmächtig großen Walle, do was ein Kraut allmächtig Baum inne. In den Baum was eine allmächtig große Kapelle. In der Kapelle was ein Hagenböken Köster und ein Busbomen Pastor. Die dehlten dat Wiegewater mit Knubbeln uit. Selig ist der Mann, der den Wiegewater entlaupen kann. Ende von Abschnitt 138.